Vater, ich danke dir, dass wir diese Gemeinde haben. Und ich danke dir, dass wir auch gesegnet sind mit Geld, dass wir gesegnet sind mit Gütern und dass es nicht dazu da ist, dass wir es zum eigenen Genuss, zur eigenen Verschwendung nur benutzen, sondern auch dazu, dass wir einen Teil geben in dein Reich, Vater. Dass unser Leben, unser ganzes Leben dir gehört und dass wir die Möglichkeit überhaupt erhalten haben von dir, Gemeinde zu bauen hier in Berlin. Ich danke dir, dass das möglich ist. Und bitte hilf uns, verantwortungsvoll mit unserer Zeit, mit unserer Kraft und auch mit unserem Geld umzugehen. Danke, Amen. Ja, wer noch mehr Lust hat auf Lobpreis und Gebet, der kann am nächsten Freitag, also jetzt am kommenden Freitag, um 19 Uhr herkommen. Da haben wir ein Lobpreis- und Gebetstreffen für die Gemeinde und für die Stadt. Und ja, da brauchen wir natürlich eure Stimmen. Dann freue ich mich total, dass es so voll ist heute Morgen. Und ich sehe ganz viele Gesichter, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe und auch Gesichter, die ich noch nie gesehen habe. Und ich freue mich nachher, mit euch in Kontakt zu kommen und ins Gespräch. Und wir haben da heute einen ganz besonderen, eine ganz besondere Atmosphäre dazu. Wir essen danach nämlich wieder, und zwar das leckere Essen, was die Jugend für uns gekocht hat. Ja, ich weiß schon, es gibt lecker Spaghetti und auch ganz viele selbstgebackene Kuchen haben sie vorhin reingetragen. Und wir wollen ihnen dafür was spenden, denn sie wollen Silvester zusammen wegfahren und wollen auf diese Art und Weise Geld sammeln. Ich denke, die meisten von euch haben die E-Mail bekommen. Für die Spaghetti 2 Euro, pro Stück Kuchen 1 Euro, Kinderkosten 1 Euro. Also es ist wesentlich günstiger als in jedem Restaurant hier bei uns. Genau, dann muss ich schnell mal auf meinen Zettel schmulen hier. Priscilla und ich und wir alle möchten allen danken, die hier immer mal wieder die Gemeinde sauber machen. Und die Liste hängt wie immer da hinten, ihr könnt euch gerne eintragen. Dann noch eine letzte Ansage zum Thema Weihnachten. Und zwar haben wir eine Liste ausgelegt, wer Weihnachten keine Familie hat zum Feiern, der kann zusammen mit uns feiern und natürlich auch hier zum Gottesdienst sind alle eingeladen. Die Liste liegt an der Bar, da könnt ihr euch dann eintragen. Dankeschön. Guten Morgen. We have two more chairs up here if someone needs it. Hier vorne gibt es noch zwei Stühle, wenn jemand das braucht. So, okay, good. Everybody's seated. Good. Okay. Great problems. We have great problems. Wir haben tolle Probleme. Too many people. Zu viele Leute. Yeah. That's a big problem. That's a wonderful problem. Das ist ein wundervolles Problem. I want this problem every week. Ich will, dass ich jede Woche dieses Problem habe. We've been speaking for about a month now, except for last week. We've been speaking about prayer. Abgesehen von letzter Woche haben wir jetzt seit einem Monat über das Gebet gesprochen. And we've really, I've really been challenging you that you can step into a new realm in your life through prayer. Und ich habe euch wirklich herausgefordert, dass man in einen neuen Raum, in einen neuen neues Gebiet in seinem Leben eintreten kann durch Gebet. God wants to do great things in us and through us. Gott möchte große Dinge in uns und durch uns tun. I believe all of you, any of you who have tasted Christ, who know Jesus at all, will agree. God does want to do great things inside of you. Und jeder, der Christus einmal geschmeckt hat, einmal erlebt hat, der stimmt dem zu, dass Gott große Dinge durch uns tun möchte. And the wonderful thing is that we are not just having to do all of this and accomplish this on our own. Und das Schöne daran ist, dass wir nicht alles einfach selber schaffen und vollbringen müssen. We don't come into the kingdom of God and then God says, okay, now do all these things. Wir kommen nicht in das Reich Gottes und dann sagt Gott, so und jetzt mach alle diese Dinge. I can remember just before coming to the Lord, I remember opening up the Bible one day. Ich erinnere mich, kurz bevor ich zum Glauben gekommen bin, habe ich die Bibel eines Tages aufgeschlagen. Somebody had said something about Christianity in the Bible, and so I said, okay, I'll open up the Bible. Jemand hatte was über Christenheit und die Bibel gesagt, und ich dachte mir so, okay, ich guck mal rein. So I started to read it. Dann habe ich angefangen, es zu lesen. And I thought to myself, how can anybody live like this? Und ich habe gedacht, wie kann irgendjemand so leben? Are people crazy? Sind Leute verrückt? How can they do this? Wie machen die das? This is just too hard. Das ist einfach zu schwer. How can anybody be living this kind of life? Wie kann irgendjemand diese Art leben. Well, that's the miraculous thing about Christianity. Das ist das Wundervolle an der Christenheit. We are not expected to do it on our own and through our own power. Es ist nicht erwartet von uns, dass wir das einfach allein und aus eigener Kraft schaffen. God comes and he joins with us and he makes us new people. Gott kommt und verbindet sich mit uns und macht aus uns neue Menschen. And there comes an ability and a strength from God that we would never have on our own. Und es kommt eine Fähigkeit und Kraft von Gott in uns, die wir nie alleine hätten. This morning I want to talk to you about supernatural prayer. Heute Morgen möchte ich zu euch über übernatürliches Gebet sprechen. I want to talk to you about a synergy that there is in prayer. Synergy. Yeah. Ich möchte über diese Verbindung sprechen. Synergie. Auf Deutsch ist es Synergie. Ja, ist okay, gut. Über diese Synergie sprechen, die es im Gebet gibt. Synergy is the whole is greater than the sums of the parts. I should have told you this before. Yeah. Sorry. Okay. When you add the whole of the item is more than just adding the parts das together. Das Ganze ist mehr als die Teile, die das zusammenstellen. Okay, in simple terms. In einfachen Worten. 1+1 with synergy, 1+1 equals more than 2. 1+1 ist mehr als 2. Okay, when the two come together, they become more than they would be if you just add them together. Wenn die zwei zusammenkommen, sind sie mehr als wenn du sie einfach nur alleine hättest. And here's this magical thing about prayer. Und hier ist das Übernatürliche im Gebet. And it is this, that when we join with God, das ist das, wenn wir uns mit Gott verbinden, something powerful happens. Dann passiert etwas sehr Kraftvolles. God has made it in such a way that he says, if you will ask, I will work. Gott hat es so gemacht, dass er gesagt hat, wenn du mich fragst, dann werde ich in dir arbeiten. If you will believe me, then I will do something. Wenn du mir glaubst, dann werde ich etwas vollbringen. Now God could do it on his own. He's able to do it on his own, but he has chosen not to. Gott könnte es auch alleine machen. Er ist fähig dazu, das alleine zu machen, aber er wählt das nicht zu tun. But he says this, if you will come and join with me, then I will do supernatural things. Aber er hat gesagt, wenn du kommst und dich mit mir verbindest, dann werde ich übernatürliche Dinge tun. So we come together and we join with God and God's power is released. Wir kommen zusammen und wir verbinden uns mit Gott und seine Kraft wird freigesetzt. So I want to talk about one of the ways of supernaturally praying. Also ich möchte von einer der Arten und Weisen sprechen, wie man übernatürlich betet. Now there's a lot, God honors all kinds of prayers. Gott ehrt jede Art von Gebet. He honors our prayers of thanksgiving. Er ehrt unsere Art von Danksagung. He honors our request where we come to God and we say, Father, I'm your child and there's a need I have in my life. Er ehrt auch unsere Bitte, wo wir als ein Kind zu ihm kommen und sagen, Vater, hier ist ein Bedürfnis in meinem Leben. But there's another powerful realm of prayer. Aber es gibt noch ein sehr kraftvolles Gebiet des Gebets. The Bible calls it praying in the Spirit. Die Bibel nennt es Beten im Geist. And I want to talk to you this morning about praying in the Spirit. Und heute Morgen möchte ich zu euch sprechen über Gebet im Geist. First of all, the Bible instructs us to pray in the Spirit. Die Bibel weist uns an, im Geist zu beten. And so, let's look at a couple scriptures here. Ephesians chapter 6, verse 18. Lass uns ein paar Schriftstellen angucken. Epheser 6, Vers 18. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. So, we pray with all kinds of prayers. So, wir beten mit allen möglichen Arten von Gebet. And one of those forms of prayers is praying in the Spirit. Und eine dieser Arten ist, im Geist zu beten. Now Jude, the 20th verse of Jude says this. Im Vers 20 von Judas steht, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. It was interesting as I was studying this, I didn't even realize that verse said that like that. Als ich das studiert habe, war mir gar nicht so bewusst, dass der Vers genau das aussagt. I said, wow, a clear instruction. We should pray in the Spirit. Ich sagte, das ist eine ganz klare Anweisung, dass wir im Geist beten sollen. Now what I'm going to do this morning is do a little bit of real clear teaching on this. Heute Morgen will ich ein bisschen klare Lehre über dieses bringen. And so I'm going to explain it as clearly as I can possibly explain what the difference is between praying in the Spirit and other kinds of prayers. Ich werde versuchen, so klar wie möglich zu erklären, was der Unterschied ist zwischen Gebet im Geist und den anderen Arten des Gebets. Now, so, the first thing we need to realize is that praying in the Spirit and praying in our understanding are different things. Das Erste, was wir uns bewusst machen müssen, ist, dass Gebet im Geist und Gebet mit dem Verstand unterschiedliche Dinge sind. Now, we can be led by the Spirit and praying that way in our understanding. It's a little complicated anyway. But anyway, let me show you what the Bible says about some of this difference. Lasst mich euch zeigen, was die Bibel über die Unterschiede sagt. 1 Corinthians chapter 14, verse 15. 1. Korinther 14, Vers 15. It says this, I will pray in the Spirit, or yeah, I will pray in the Spirit and I will also pray with my mind or in with my understanding. Da steht, ich werde im Geist beten und ich werde genauso aber auch mit meinem Verstand beten. I will sing in the Spirit and I will sing in my understanding. Ich werde mit dem Geist singen, aber auch mit dem Verstand singen. Now, I was doing some clear word studies on this theme. Ich habe über dieses Thema ein paar Worte sehr klar studiert, sehr deutlich. And some of the English versions and some of the German versions get this a little mixed up. Und ein paar von den englischen und deutschen Versionen vermischen das ein bisschen. So I was looking at the Greek, the original writings, and trying to understand exactly what this wording is in the Greek. Also habe ich versucht, die Originalwörter im Griechischen nachzuschlagen und zu verstehen, was sie genau aussagen. And so it says very clearly, I will pray through the Spirit. Und es sagt ganz klar, ich werde beten durch den Geist. And then he says, and I will pray through my understanding. Und dann sagt es, und ich werde beten durch mein Verstehen. Two separate things. Zwei unterschiedliche Dinge. I will sing through the Spirit. Ich werde singen durch den Geist. I will sing through my understanding. Und ich werde singen durch meinen Verstand. Romans chapter 8 verse 26 says this. Römer 8 Vers 26. Aber ebenso wie wir seufzen und stöhnt auch der Geist Gottes, der uns zu Hilfe kommt. Wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Deshalb tritt sein Geist für uns ein mit einem Stöhnen, das sich nicht in Worte fassen lässt. So it says here that the Spirit actually does some praying on its own through us. Und hier steht, dass der Heilige Geist für sich selbst ein Gebet spricht, aber durch uns. And when he's doing this, the Bible says here that there will come groans that can't really be fully expressed. Und wenn er das tut, dann steht in der Bibel, dass er das mit Stöhnen tut, und das ist ein Stöhnen, das nicht wirklich ausgedrückt werden kann. It's not really clear words. Das sind nicht klare Worte. Now let me show you what this word groans is, how this word groans is also used in the New Testament. Lasst mich euch zeigen, wie dieses Wort, das Stöhnen, noch im Neuen Testament verwendet wird. So get the picture here now. Bekommt dieses Bild. We begin to pray in the Spirit. Wir fangen an, im Geist zu beten. And there come up from inside of us some sounds that are really not clear sounds. Und es kommt von uns von innen ein paar Töne oder ja, Töne raus, die wirklich nicht eindeutig sind. And those are groans, the Bible says, from the Spirit. Und das ist ein Stöhnen des Geistes, wie die Bibel sagt. And what's happening is the Spirit is praying in us and for us. Und was passiert ist, dass der Geist in uns betet und für uns betet. So let's look at a couple scriptures where this word groans is also used. Lass uns ein paar Schriftstellen angucken, wo dieses Wort Seufzen, Stöhnen verwendet wird. Exactly. Stöhnen. Okay. James, this is interesting. James chapter 5 verse 9. Jakobus 5 Vers 9. It's a verse that you would never think connects there. Das ist ein Vers, den man gar nicht unbedingt damit in Verbindung bringen würde. But it's the same word that it says the Spirit, that's the kind of sound that will come from the Spirit. Aber das ist das gleiche Wort, das für diese Geräusche des Geistes, Töne des Geistes verwendet wird. James 5:9. Jakobus 5 Vers 9. Seufzt nicht wieder einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Now, has anybody ever been really mad at another person? War jemand schon mal sehr böse auf eine andere Person? And what happens? Und was passiert? You just start. Macht einfach nur. That's that same word. Das ist genau das gleiche Wort. Don't do that kind of stuff to people. Mach das nicht mit Leuten. Don't make those sounds about that person you don't like. Mach nicht diese Geräusche über diese Person, die du nicht magst. That's not the thing you should be doing. Das ist nicht das, was du tun solltest. It's the exact same word that it says this sound will come up inside of you. Das ist genau das gleiche Wort, das verwendet wird für, dass diese Geräusche aus uns herauskommen werden. Hebrews chapter 13 verse 17. Hebräer 13 Vers 17. Gehorcht euren Gemeindeleitern und folgt ihren Anweisungen. Ihre Aufgabe ist es, über euch zu wachen, und sie werden über ihren Dienst Rechenschaft geben müssen. Das sollen sie mit Freude tun können, anstatt mit Seufzen und Stöhnen, denn das würde für euch böse Folgen haben. Now, I'm sure you've heard some preaching from me. Bin sicher, dass ihr schon Predigten von mir gehört and habt. And you've gone, oh. Und wo du gemacht hast. There he goes again. Da ist er schon wieder. Why is he stepping on my toes? Warum tritt er mir schon wieder auf die Füße? Why is he saying I don't and so there's this thing inside of you, this expression you feel inside. So da ist diese Emotion, dieser Ausdruck in dir drinnen. And that's that word, that same word, groan. Und das ist genau das Wort, das Stöhnen. It's also found actually in Mark chapter 7 verse 34 and 35. Steht auch in Markus 7 Vers 34 und 35. Er blickte zum Himmel empor, stöhnte und sagte zu dem Mann, Ephata, das heißt, öffne dich. Im selben Augenblick konnte der Mann hören, auch seine Zunge löste sich und er konnte richtig sprechen. Jesus sees this man who is deaf. Jesus sieht diesen Mann, der taub ist. And the Bible says he looked to heaven. Und die Bibel sagt, er schaute zum Himmel. He focused on the Father. Er hat sich auf den Vater fokussiert. And the Bible says this sigh or this sound came out of him. Und die Bibel sagt, dieses Seufzen oder dieser Ton kam aus ihm raus. Have you ever really just let something come out from deep inside of you when you see something that shocks you or that you're concerned about? Hast du schon jemals etwas ganz tief von dir drin herauskommen lassen, wenn du etwas siehst, was dich schockiert oder was dich sehr besorgt? In the English it says a sigh. In Englisch sagt man ein Seufzen. But in the Greek it's the same word, groan. Aber im Griechischen ist das gleiche, Stöhnen, Seufzen. And then he says, and then this prayer came out, be opened. Und dann kam dieses Gebet heraus, öffne dich. And the man's hearing was healed. Und des Mannes Gehör war geheilt. I believe that every time Jesus prayed for a person, he did it in a different way. Und ich bin sicher, dass jedes Mal, wenn Jesus für jemanden gebetet hat, hat er es auf eine andere Art und Weise getan. Into the Bible, you'll see how many different kinds of or different ways he prayed. Wenn man durch die Bibel geht, dann sieht man, wie viele unterschiedliche Arten von Gebet Jesus angewendet hat. And part of that reason, I believe, is that he was looking to the Father. Und einer der Gründe dafür ist, dass er auf den Vater geschaut hat. And the Holy Spirit directed Jesus on how to pray at that moment. Und der Heilige Geist hat Jesus angewiesen, wie er in dem Moment zu beten hatte. So he was really in touch with what the Holy Spirit was saying for him to move him. So er war ganz eng damit verbunden, was der Heilige Geist ihm sagte und wie er sich bewegen sollte. Now let me talk to you on a very practical level now about human communication. Ich möchte jetzt zu euch in einem sehr praktischen Art und Weise über menschliche Kommunikation reden. I've spoken last Pentecost holiday, I shared with the church some interesting thoughts. An den letzten Pfingstfeiertagen habe ich mit der Gemeinde ein paar interessante Gedanken geteilt. And I shared some of these ideas here. Und ein paar von diesen Dingen, die ich jetzt sagen werde, habe ich damals erzählt. First, we need to realize that there is an intellectual and a rational level of communication. Zuerst müssen wir verstehen, dass es eine intellektuelle und rationale Ebene von Kommunikation gibt. We vocally communicate with each other in words that can be understood most of the time. Wir kommunizieren mündlich mit anderen Personen in Worten, die meiste Zeit verstanden werden können. You know, if I knew German, I could communicate with you really good. Wenn ich Deutsch könnte, könnte ich sehr gut mit euch kommunizieren. Sometimes I don't know if I know English well enough, but anyway, it's okay. But so we have a rational form of communication, intellectual. Es gibt eine intellektuelle Art und Weise der Kommunikation. That's one level of communication. Das ist eine Ebene der Kommunikation. It's vocal expressions that we have in a very understandable way. Mündliche Ausdrücke, Ausdrucksweisen von dem, was wir verstehen können. Now there's another level of expressions of communication. Es gibt noch eine andere Art des Ausdrucks in der Kommunikation. That is an emotional level. Und das ist die emotionale Ebene. And that's where many times you express yourself with different things like grief. Und das ist das, wo du dich manchmal ganz unterschiedlich ausdrückst, mit Dingen wie zum Beispiel Trauer. Sometimes someone, if someone dies or someone is injured. Wenn jemand verletzt ist oder gestorben ist, there comes this deep grief over you. Dann kommt diese tiefe Trauer über dich. And sometimes you can do nothing more than just moan from deep inside of you. Und manchmal kann man nichts anderes tun, als einfach von tief drinnen her zu trauern. I remember a friend of mine was killed in a car accident. Ich erinnere mich daran, dass ein Freund von mir in einem Autounfall gestorben ist. Actually, his wife and his child were also killed. Und auch seine Frau und sein Kind wurden getötet. I remember days where I was laying on the ground. Ich erinnere mich an Tage, wo ich auf dem Boden gelegen bin. I was just laying there. I was listening to Phil Keaggy music because that's what could help me. Ich lag da und habe Musik gehört. And And I was just laying on the ground groaning in grief. Ich lag da am Boden und habe einfach in der Trauer getrauert. And I was just crying. Und ich habe geweint. Now those were not words that could be intelligently understood. Das waren keine Worte, die man hätte verstehen können. But it was an emotional expression or vocal expression coming out of me. Aber es war ein emotionaler Ausdruck, der aus mir herauskam. I remember I shared this example at Pentecost. I remember in being in great pain one time. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal große Schmerzen hatte. I was working in my kitchen in Texas. Ich habe in meiner Küche in Texas gearbeitet. Priscilla had warned me, "Hey Jim, don't do that right now." Priscilla hatte mich schon gewarnt, "Hey Jim, mach das jetzt nicht." But I didn't listen to her. Aber ich habe ihr nicht zugehört. And I was moving a refrigerator. Und ich habe einen Kühlschrank bewegt. So I moved this refrigerator to a certain location. Also habe ich diesen Kühlschrank auf einen anderen Platz geschoben. And there was a cabinet above the refrigerator. Und da war so ein Regal, so ein Schränkchen über dem Kühlschrank. And it was filled with cans of food. Und das war voll mit Konservendosen. And somehow I accidentally hit that cabinet. Und irgendwie bin ich da so aus Versehen dran gekommen. And that cabinet fell off the wall. Und es ist von der Wand gefallen. So it fell from this level all the way down. Und es ist so von dieser Höhe den ganzen Weg runtergefallen. And it fell right on my foot. Und es ist genau auf meinen Fuß gefallen. And I stood there. Und ich stand da. And I said, "Oh!" Und hab das gesagt. Now, there was vocal communication coming out of me. Da kam etwas aus meinem Mund heraus. But that vocal communication was not in words that could be understood. Aber das waren keine Worte, die man hätte verstehen können. Then I spoke words that could be understood. They were good words. Und dann habe ich Worte gesagt, die man verstehen kann, und das waren gute Worte. I turned to my wife and I said, "I broke my foot." Ich habe mich zu meiner Frau umgedreht und gesagt, ich habe mir meinen Fuß gebrochen. And then I fell on the ground and almost passed out. Und dann bin ich auf den Boden gefallen, fast ohnmächtig geworden. And I had broken four bones in my foot. Und vier Knochen in meinem Fuß waren gebrochen. Four bones straight across. The doctor said, "I can't believe how perfect that line is." Der Arzt hat gesagt, ich kann nicht glauben, wie gerade die Linie ist. I knew why it was perfect. Ich wusste, warum die genau perfekt war. So, has anyone come up to you around Halloween time and scared you? Ist jemand schon mal irgendwie um die Halloween Zeit zu dir gekommen und hat dich erschreckt? You know, a friend of ours sent us a thing, sent us a little video clip on Facebook. Ein Freund von uns hat uns auf Facebook so einen kleinen Videoclip geschickt. And it says, watch what this girl does. Und da steht, schau mal, was das Mädchen macht. This girl on this bicycle, she's at a carnival and she's just riding a bicycle. Dieses Mädchen auf dem Fahrrad ist beim Karneval und fährt einfach mit ihrem Fahrrad darum. And it says, watch real closely what happens to her. Und er sagte, schau dir das ganz genau an, was mit ihr passiert. So you're watching this girl on this video, on this bike. So schaust du dir dieses Mädchen auf dem Fahrrad an. She's riding her bicycle and all of a sudden she disappears behind something. Sie fährt ihr Fahrrad und auf einmal verschwindet sie hinter irgendwas. And you're waiting and waiting, what's gonna happen? Und du wartest und wartest, was wird jetzt passieren? And then all of a sudden this man jumps up in front of the camera and says, wah! Und dann ganz plötzlich springt dieser Mann vor die Kamera und sagt, wah! I couldn't believe it. Ich konnte es nicht glauben. The sounds that came out of us when we saw that the first time were amazing. Die Töne, die aus uns herauskamen, als wir es das erste Mal gesehen haben, waren unglaublich. You know, there's a lot of vocal communication that comes out of us that is not intelligible communication. Es gibt viel von mündlicher Kommunikation, die aus uns herauskommt, aber die nicht mit also Worte sind, die man verstehen kann. That is a language of the emotions. Das ist eine Sprache der Emotionen. Now, on another level of vocal communication. Eine andere Ebene der mündlichen Kommunikation. Is a level of the soul. Ist die Ebene der Seele. Deep inside of your soul, there come these expressions out of you. Ganz tief aus deiner Seele kommen diese Ausdrücke heraus. Yasmin will not like me saying this, but I will say it anyway. Yasmin wird nicht mögen, dass ich das sage, ich werde es trotzdem tun. I love how she sings. Ich liebe, wie sie singt. When she gets into music and really is free to express herself in worship. Wenn sie Musik macht und ganz frei ist, sich selbst also sich auszudrücken in der Musik im Lobpreis. There comes a expressions from music that are deep in her soul and she sings things that are not written on the music. Und dann kommen so Expressionen aus ihr heraus, die ganz tief aus ihrer Seele sind, die nicht in der Musik geschrieben stehen. You can't take a dictionary and say, what did that mean? Und du kannst nicht ein Wörterbuch nehmen und sagen, was es bedeutet hat. You just realize there's something coming out of her. Du merkst einfach, dass etwas aus ihr herauskommt. Now, I want to show you a little clip, a little video of someone singing something very special. Ich möchte euch ein kleines Video zeigen von jemandem, der etwas ganz Besonderes singt. There's a lady named Ella Fitzgerald. Da ist eine Frau, die heißt Ella Fitzgerald. And she's famous for singing something that's called scat. Und sie singt etwas, das berühmt ist als scat. Now scat songs are not songs that have understandable words. Scat songs, Lieder sind keine Lieder, die verständliche Worte haben. But what happens is this singer opens up her soul and is able to express music with vocal expression that is not clearly intelligible. Aber was passiert ist, dass diese Sängerin ihr Herz öffnet und durch die Musik etwas ausdrücken kann, was man nicht mit Worten versteht. So let's look at listen to a minute or so of scat music. Lass uns das anhören. With this woman here. So was passiert da mit der Frau? What's really happening is this woman has come to a place where she's feeling this music inside of her. was passiert ist, ist, dass diese Frau an einen Ort gekommen ist, wo sie die Musik in sich drin spüren kann. And actually she's feeling it so strongly, she's even actually inventing music within her. Sie fühlt es sogar so stark, dass sie in sich drinnen neu die Musik erfindet. And so she's just free. Sie ist einfach frei. And she's able to just express from her soul out this music that she feels. Und sie ist fähig, von ihrer Seele heraus diese Musik auszudrücken, die sie fühlt. Now maybe you don't like that. That's okay. Vielleicht magst du das nicht. Das ist auch okay. I just knew she did it. I don't have it on my iPod or anything. Es ist nicht so, dass ich das auf meinem iPod hätte. But you know, there is a freedom of soul expression. Aber es gibt diese Freiheit des Ausdrucks der Seele. Now, so I've said there's so far three levels of vocal communication. So bis jetzt gibt es diese drei Ebenen der mündlichen Kommunikation. There's the intellectual rational level. Das die intellektuelle rationale Ebene. There's the emotional level. Die emotionale Ebene. There's the soul level. Die Ebene der Seele. But there is another level, and that's what I want to talk about. Und es gibt noch eine andere Ebene, und das ist, worüber ich heute reden möchte. There is what the Bible calls a language of the Spirit. Es gibt, wie die Bibel es nennt, die Sprache des Geistes. There is an expression, a vocal expression that can come from our spirits, not our souls, but from our spirit. Es gibt diese mündlichen Ausdruck, der nicht von unserer Seele kommt, sondern von unserem Geist. And so I want to let's look at a couple of these scriptures that talk about that language of the Spirit. Lass uns ein paar von den Schriftstellen angucken, die über die Sprache des Geistes reden. We're going to go back to 1 Corinthians chapter 14. 1. Korinther 14. And we're going to read verses 14, 15 and 16. Und wir lesen Verse 14, 15 und 16. Wenn ich in solchen Sprachen rede, betet der Geist, der von mir Besitz ergriffen hat, aber mein Verstand ist untätig und niemand hat etwas davon. Was folgt daraus? Ich will beides tun, mit dem Geist beten und mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist singen und auch mit dem Verstand. Wenn du Gott nur in der Sprache des Geistes rühmst, wie können dann andere, die diese Sprache nicht verstehen, auf dein Gebet mit Amen antworten? Sie wissen ja gar nicht, was du gesagt hast. So, when it shows us very clearly when we're praying in the language of the Spirit. Das zeigt uns ganz klar, dass wenn wir in der Sprache des Geistes beten. And for those of you who didn't understand the German. Und für die von euch, die das Deutsch nicht verstanden haben. I love the phrase they use. It's specifically language of the Spirit. Ich mag diese Phrase, die sie benutzen, die Sprache des Geistes. And so when we're praying in the language of the Spirit, our understanding is not fruitful. We don't understand what we're saying. So wenn wir in der Sprache des Geistes beten, dann ist unser Verstand nicht tätig. Wir verstehen nicht, was wir beten. We're not trying to understand what we're saying. Wir versuchen auch nicht zu verstehen, was wir sagen. All we're doing is letting the Spirit pray in and through us. Alles, was wir tun, ist zulassen, dass der Geist in uns und durch uns betet. And so we can also sing in the Spirit. Wir können auch im Geist singen. And when we sing in the Spirit, we don't understand what the words are. Und wenn wir im Geist singen, dann verstehen wir nicht die Worte. But there is a flow of the Spirit of God that comes through us. Aber es gibt so ein Fließen des Geistes durch uns durch. Now this level of praying or this form of praying began on the day of Pentecost. So diese Ebene des Gebets begann am Pfingsten. And in Acts chapter 2, verse number 4, it says this. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 4 steht: Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. So, it was words that the Spirit gave them and enabled them to speak. So, es waren Worte, die ihnen vom Geist gegeben wurden und wo der Geist sie befähigte, sie auszusprechen. Now, why would I want to speak the language of the Spirit? Warum würde ich wollen, die Sprache des Geistes zu sprechen? Why would I want to pray that way? Warum würde ich so beten wollen? Romans chapter 8, verse 27. Römer 8, Vers 27. Und Gott, der unsere Herzen ganz genau kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn der Geist vertritt uns im Gebet, so wie Gott es für alle möchte, die zu ihm gehören. One of the reasons is that God knows better what needs to be prayed for than I know. Eines der Gründe ist, dass Gott einfach besser weiß, wofür gebetet werden muss, als ich es weiß. You might think you know what is best for your life. Vielleicht denkst du, dass du weißt, was am besten für dein Leben but ist. We are so limited. Aber wir sind so begrenzt. We may think we know what we need. Wir denken vielleicht, dass wir wissen, was wir brauchen. But we may be completely wrong. Aber vielleicht irren wir uns komplett. And so we have this great gift from God. Also haben wir diese große Gabe Gottes. That we can join with him. Dass wir uns mit ihm vereinen können. And he leads our prayers. Und er unser Gebet leitet. And when we join with him in this kind of prayer, he knows what to pray for. Und wenn wir uns in dieser Art des Gebets mit ihm verbinden, dann weiß er, wofür man beten soll. And then he can, his will can be done. Und dann kann sein Wille geschehen. I don't want to just waste my time in praying. Ich möchte nicht einfach meine Zeit verschwenden im Gebet. We need to pray with our understanding. Wir müssen auch im Verstand beten. It's always good to pray. Das ist immer gut. Es ist immer gut zu beten. But there's really something very special about letting God direct our prayers. Aber es gibt etwas sehr Besonderes in der Tatsache, dass man Gott, dass man zulässt, dass Gott das Gebet leitet. 1. Korinther 2:11. 1. Korinther 2:11. Niemand weiß, was ein Mensch wirklich denkt, außer der Geist des Menschen selbst, der in ihm ist. Und niemand kann Gottes Gedanken erkennen, außer der Geist Gottes. We don't know how to pray, what we should. Sometimes we don't know exactly what is best. Manchmal wissen wir nicht, wofür wir beten sollen, weil wir nicht wissen, was das Beste ist. But we can agree with God. Aber wir können einfach mit Gott übereinstimmen. So when we open our spirits up to God. So wenn wir unseren Geist Gott öffnen. And we say we want to pray in the Spirit. Und wenn wir sagen, wir wollen im Geist beten. His Spirit comes. Dann kommt sein Geist. And the prayers that come through us are prayers totally with the mind of God. Und die Gebete, die durch uns kommen, sind dann Gebete komplett mit dem Verstand Gottes. Anything that God does is supernatural. Alles, was Gott tut, ist übernatürlich. Any prayer he leads is supernatural. Jedes Gebet, das er leitet, ist übernatürlich. I'm standing next to my big brother. Ich stehe direkt neben meinem großen Bruder. The God who created heaven and earth. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. And when he speaks, und wenn er spricht, and when he says something, it happens. Und wenn er etwas sagt, dann passiert es. So I come and I say, here I am, a weak, a broken person. So wenn ich komme und sage, hier bin ich bin eine schwache und gebrochene Person. And so I just want to join with you and let you have your way in my life and in the world around me. So ich möchte mich einfach mit dir verbinden und möchte, dass du deinen Weg in meinem Leben und in der Welt um mich herum gehst. First of all, the Spirit knows how to pray. That's why we pray in the Spirit. So als erstes, der Geist weiß, wie man beten soll. The second thing the Bible says, another reason we pray in the Spirit is that it edifies us. It builds us up. Einen anderen Grund, den die Bibel nennt, ist, wenn man im Geist betet, dann erbaut uns das. 1. Korinther 14:4 says that. 1. Korinther 14:4, da steht, wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. It makes him strong. Das macht uns stark. And we need to be strong. Und wir müssen stark sein. I pray in the Spirit a lot. Let me tell you. Lass mich euch erzählen, dass ich sehr viel im Geist bete. When we're in our prayer time before the service, wenn wir in unserer Gebetszeit vor dem Gottesdienst sind, most of the time I'm not speaking in intellectual words. I'm not praying in intellectual words. Dann bete ich die meiste Zeit nicht in verständlichen Worten. I'm praying in the language of the Holy Spirit. Ich bete in der Sprache des Geistes. And you know what happens to me? Und wisst ihr, was passiert in mir? It's like I'm going to a fitness studio and working out my muscles. Es ist, als würde ich in ein Fitnessstudio gehen und meine Muskeln trainieren. I'll be honest with you. This morning I've been physically very challenged. Ich werde ehrlich zu euch sein. Heute Morgen war ich körperlich sehr herausgefordert. Last night I was having a lot of problems with Schwindel, with Vertigo. Gestern Abend hatte ich sehr viel Probleme mit Schwindel. And this morning in the prayer room I was also having those problems. Und auch heute Morgen im Gebetszimmer hatte ich diese Probleme. You know what I did? Wisst ihr, was ich gemacht habe? I prayed in the Spirit a lot. Ich habe sehr viel im Geist gebetet. I said, I need to be able to not fall over when I'm preaching. Ich habe gesagt, ich muss es einfach schaffen, nicht hinzufallen, während ich bete. I need this dizziness to be okay. Ich brauche es, dass dieser Schwindel einfach weggeht. And as I was just praying in the Holy Spirit. Und während ich zum Heiligen Geist gebetet habe. I could feel myself getting stronger and stronger and stronger. Habe ich gefühlt, wie ich selbst stärker und stärker wurde. I was also drinking a lot of water. Ich habe auch sehr viel Wasser getrunken. But the water of the Holy Spirit is even greater. Aber das Wasser des Heiligen Geistes ist noch viel größer. Okay, so you build yourself up, you make yourself strong. So du bildest dich selbst, baust dich selbst auf und machst dich selbst stark. And the third thing is this. Und das dritte ist, praying in the Spirit releases a flow of the life of God. Im Heiligen Geist zu beten setzt so ein Fließen Gottes in deinem Leben frei. John chapter 7, 37 through 39. Johannes 7, Vers 37 und 38. Am letzten Festtag, dem Höhepunkt des ganzen Festes, trat Jesus vor die Menge und rief: Wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken, jeder, der mir vertraut. Denn in den Heiligen Schriften heißt es, aus seinem Inneren wird lebendiges Wasser strömen. Jesus meinte damit den Geist Gottes, den die erhalten sollten, die ihn im Glauben annehmen. Damals war der Geist noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war. So when the Holy Spirit comes, life is released. So wenn der Heilige Geist kommt, dann wird Leben freigesetzt. Rivers of living water flow inside of us. Ströme des lebendigen Wassers fließen in uns drinnen. How many of you are hungry and thirsty for God? Wie viele von euch sind hungrig und durstig nach Gott? How many of you want to see the life of God flowing inside of you and flowing to others? Wie viele von euch wollen das Leben Gottes in sich selbst fließen sehen und zu anderen fließen sehen? Very clearly Jesus said, rivers of living water will flow from you, and that is the Holy Spirit. Sehr klar hat Jesus gesagt, Ströme des lebendigen Wassers werden von euch fließen, und das ist der Heilige Geist. It will flow deep from inside of you. Es wird fließen von ganz tief drinnen von euch. And it will bring life. Und es wird Leben bringen. We need that, and people around us need that. Wir brauchen das, und die Leute um uns herum brauchen das. Now, let me give you six, very fast, don't worry, very fast, simple steps about how to pray in the Spirit. Ich möchte euch sechs einfache Schritte geben, dessen wie man im Heiligen Geist betet. Number one, choose. Als erstes wähle. Choose to be filled with the Holy Spirit. Wähle, dass entscheide dich dazu, dass du vom Heiligen Geist gefüllt werden möchtest. Make a choice that says, God, I want to be full of your Spirit. Not just myself, I want to be full of your Spirit in my life. Mach diese Entscheidung, dass du voll des Heiligen Geistes sein möchtest. The second thing, focus. Das zweite, fokussieren. Don't let distractions rob you. Lass nicht zu, dass Ablenkungen dich wegziehen. When you begin to enter into your prayer time, wenn du anfängst, in deine Gebetszeit reinzugehen, don't be thinking about what you're cooking this afternoon. Dann denke nicht daran, was du heute Mittag kochen wirst. Don't be thinking about the movie you saw yesterday. Denk auch nicht an den Film, den du gestern gesehen hast. Don't be thinking about the people you're mad at. Denk nicht an die Leute, über die du böse bist. Unless you want to repent. Außer wenn du Buße tun möchtest. That would be good. Das wäre gut. But focus. Aber konzentriere dich auf das Ziel. Focus upon God. Fokussiere dich auf Gott. Put out distractions from your mind. Versuche die Ablenkungen aus deinem Denken zu verbannen. And let him fill you up. Und lass zu, dass er dich ganz auffüllt. The third thing. Das dritte. Yield yourself or submit yourself to God. Gib dich ganz Gott hin. Give yourself to him, say, Father, here I am yours. Gib dich hin und sag, Vater, hier bin ich bin dein. I don't want to hold on to anything in my own life. Ich möchte nichts in meinem eigenen Leben festhalten. I want to be completely yours. I don't want to be my own. Ich möchte ganz dein sein. Ich möchte nicht mir selbst gehören. And so what you've done is you've made a choice and you're focusing and you're giving yourself to God. So was du gemacht hast, ist, du hast die Entscheidung getroffen, du fokussierst dich und du gibst dich ganz Gott hin. The fourth thing, relax. Das vierte, entspannen. So many people feel like the Holy Spirit, when the Holy Spirit begins to move in your life, that it's this unbelievable thing that has to happen to you and force you to do something. So viele Leute haben das Gefühl, dass wenn der Heilige Geist anfängt zu wirken, dass dieses unglaubliche Ding ist, das dich zwingt, irgendetwas zu tun. They get so nervous. Sie werden so nervös. Their expectations are so big that all of a sudden some power is going to come and they're waiting for that power. Ihre Erwartungen sind so groß, dass ganz plötzlich irgendeine Kraft kommen wird und sie warten auf diese Kraft. And you get so tense that nothing can happen. Und du bist so angespannt, dass nichts passieren kann. You need to relax in God's presence. Du musst dich einfach in Gottes Gegenwart entspannen. realize how wonderful he is and how good he is. Sei dir einfach dessen bewusst, wie gut und wie wundervoll er ist. Be at peace. Sei im Frieden. One of the problems many times the church has, Pentecostal churches have made, ein Problem, das Pfingstgemeinden sehr oft haben oder gemacht haben, is that many times they present a picture to people that that for the Holy Spirit to work in your life, you almost have to be possessed by this power. Sie präsentieren den Leuten ein Bild, dass damit der Heilige, dass das aussagt, dass wenn der Heilige Geist in deinem Leben wirken soll, dann musst du fast schon von seiner Kraft besessen sein. And that you're going to be doing things that you physically, you know, could not do. Und dass du Dinge tun würdest, die du körperlich gar nicht tun kannst. And words are going to come out of your mouth that the Holy Spirit actually moves your jaw or something. Und Worte kommen aus deinem Mund raus und der Heilige Geist bewegt sogar deinen Kiefer. Hey, forget it, put all that stuff aside. Vergesst das, tut das alles zur Seite. The Bible says, out of your belly shall flow rivers of living water. Die Bibel sagt, von deinem Leib heraus sollen Ströme des lebendigen Wassers fließen. There's a language of the Spirit. It's a language. Das ist eine Sprache des Geistes, eine Sprache. It's not language we understand. Es ist keine Sprache, die wir verstehen. But just like there's these expressions of emotion, these expressions from the soul, there is an expression of the Spirit. Aber so wie es auch emotionalen Ausdruck gibt oder einen Ausdruck der Seele, so gibt es auch einen Ausdruck des Geistes. And so we say, Holy Spirit, pray. Und so sagen wir, Heiliger Geist, bete. Speak, move in my life. Sprich und bewege einfach in meinem Leben. So you relax in the presence of God. So du entspannst dich in der Gegenwart Gottes. You listen in your heart to the Holy Spirit. Du hörst in deinem Herzen auf den Heiligen Geist. Just like Ella Fitzgerald was feeling that music. So wie Ella Fitzgerald die Musik gefühlt hat. She was hearing it inside of her. Sie hat es in sich drinnen gehört. And she was speaking what she was hearing. Und sie hat gesprochen, was sie gehört hat. So she was feeling this and she was letting it come out of her mouth. Also hat es sie gefühlt, sie hat es gefühlt und sie hat es einfach aus ihrem Mund herauskommen lassen. The Holy Spirit will put a language inside of you. Der Heilige Geist wird eine Sprache in dich reinlegen. It may be groans. Vielleicht ist es ein Stöhnen. It may be what the Bible calls tongues or words. Vielleicht ist es die Zungenrede. And you listen to that language. Und du hörst dieser Sprache zu. And the sixth thing is very simple. Und die sechste Sache ist ganz einfach. Speak. Sprich. Speak the language that you're hearing. Sprich die Sprache, die du hörst. It may be just a sound. Vielleicht ist es einfach nur ein It may Ton. Be many sounds. Vielleicht sind es viele Töne. But you just let it come. Aber lass es einfach kommen. But you're the one who has to speak. Aber du bist derjenige, der sprechen it's, muss. It's not gonna happen to you. Es wird dir nicht passieren. It happens through you. Es passiert durch dich. And so, don't do the soul thing that Ella did. Mach nicht diese Seelensache, die Sängerin gemacht hat. But be free like she was. Aber seid so frei, wie sie war. And be free in the language of the Spirit. Und sei frei in der Sprache des Geistes. And when we do this, we are saying yes to God in prayer. Und wenn wir das machen, dann sagen wir ja zu Gott im Gebet. And there are awesome rivers of life that flow through us when we pray in the Spirit. Und da sind unglaubliche Ströme des Lebens, die durch uns fließen, wenn wir beten. Do you want to see miracles worked in your life? Möchtest du sehen, dass Wunder in deinem Leben geschehen? Do you want to see things absolutely broken and changed that need to be broken? Möchtest du sehen, dass Dinge gebrochen werden müssen, die gebrochen werden müssen und dass sie verändert werden? Do you want to see supernatural things happen? Möchtest du sehen, dass übernatürliche Dinge passieren? The first step is pray in the Spirit. Der erste Schritt ist, dass du im Geist betest. He knows the best things to be praying for. Er weiß am besten, wofür gebetet And werden muss. And we say yes, God. Und wir sagen ja, Gott. Now, Friday night we're going to have a prayer meeting here. Freitagabend haben wir hier ein Gebetstreffen. And we're going to spend the first 45 minutes or hour or so just praying in the Spirit. Und die ersten 45 Minuten bis eine Stunde werden wir damit verbringen, im Geist zu beten. So I invite everyone who wants to either learn or practice praying in the Spirit to come on Friday night. So, ich lade jeden ein, der entweder lernen möchte, im Geist zu beten oder es praktizieren möchte, dass er am Freitagabend kommt. Und wir wollen sagen, Gott, wir wollen, dass du deinen Weg mit uns in unserem Leben gehst und in, auch in dieser Welt. And after about 45 minutes or an hour, then we will get into more organized prayer. Und nach dieser Dreiviertelstunde bis eine Stunde werden wir dann in mehr organisiertes Gebet übergehen. One last thought. Ein letzter Gedanke. Often when you begin praying in the Spirit, oft wenn man anfängt im Geist zu beten, God will then begin to reveal to you very clearly what the needs are. Dann wird Gott anfangen, dir sehr klar zu offenbaren, was die Bedürfnisse sind. And then with your intelligence, you can agree with God and pray a prayer of agreement with him. Und dann kannst du mit deinem Verstand mit Gott übereinstimmen und mit ihm zusammen beten. I want to encourage all of you, be people who pray in the power of the Holy Spirit. Ich möchte euch alle ermutigen, Menschen zu sein, die im der Kraft des Geistes beten. Don't be afraid. Hab keine Angst. And if anybody needs prayer, if anybody has any questions, please, you can come to us and you can talk to us. Und wenn irgendjemand Gebet braucht oder Fragen hat, dann könnt ihr immer zu uns kommen. If you need more understanding about what Bedürfnisse sind. And then with your intelligence, you can agree with God and pray a prayer of agreement with him. Und dann kannst du mit deinem Verstand mit Gott übereinstimmen und mit ihm zusammen beten. I want to encourage all of you, be people who pray in the power of the Holy Spirit. Ich möchte euch alle ermutigen,